Hallo ihr Lieben, wir haben heute den 18.01.2024, es ist ein Donnerstag. Ich mache heute mal eine Ausnahmesendung, weil in eigener Sache da ein bisschen etwas entstanden ist, wozu ich Stellung nehmen möchte. Es gibt in den Telegram-Kanälen eine gewisse Unruhe darüber, wer denn tatsächlich der richtige Wahrheitsjäger ist. Nun, ich habe euch schon mal gesagt, dass meine Anonymität gewahrt bleiben soll und das wird auch weiterhin so bleiben. Allerdings macht da eine gewisse Unruhe jetzt diese Sondermeldung hier, die ist nur ganz kurz notwendig. Also viele von euch wissen ja, dass ich schon seit langem diese kostenfreie Wissens- und Informationsvermittlung mache. Dabei ist es natürlich auch viel spekuliertes Wissen. Das heißt, ich kriege Informationen von da und dort und so durcheinander und überall her und verbinde die und mache mir meinen Reim drauf. Und sehr häufig mache ich da ja auch den richtigen Reim drauf. Und ihr könnt das ja auch, weil ich es sehr transparent gestalte, immer überprüfen. Ich mache diese Sachen schon seit mehr als 35 Jahren. Das heißt, ich nehme Informationen, wie eben gesagt, aus allen möglichen Quellen auf und verbinde sie. Früher tat ich das mal nur auf Anfrage, aber heute im Zeitalter des sogenannten Informationskrieges mache ich das frei Haus. Und zwar deswegen, weil ich Angst und Desinformation, aber auch falsche Erwartungen bekämpfen möchte. Das sind Dinge, die den Menschen immer emotional runterreißen, damit das Immunsystem schlecht beeinflussen, seine Arbeitsmoral beeinträchtigen, seine ganze Lebenslaune und auch den Umgang mit den Mitmenschen beeinträchtigen. Und da, finde ich, muss man ein bisschen dagegenhalten. Vor allem bei der Angst möchte ich dagegenhalten. Nun, Informationsgeber sind da viele, aber Gott ist mein größter Informationsgeber. Meistens tut er das Informationsgeben gar nicht direkt. Also es ist nicht so, dass ich plötzlich nachts Träume habe oder Visionen oder irgend sowas. Sondern er lässt mich wie zufällig über Informationen stolpern. Ja, das macht er seit meiner Kindheit so und das können Lebensumstände sein, in die er mich bringt, wo ich bestimmte Dinge lerne oder wahrnehme oder bestimmte Leute kennenlernen lässt, die mir dann Informationen übermitteln oder mich, wie so oft gesagt, zufällig über irgendwelche Dinge fallen lässt oder zufällig irgendwelche Dinge sehen, hören oder wahrnehmen lässt. Er hat mich in meiner Vergangenheit immer wissen lassen, was wichtig für mich ist. Und deswegen betrachte ich auch mein Wissen gar nicht als mein Eigentum. Und ich gebe es deswegen auch ohne Copyright weiter. Also wenn jemand behauptet, ein anderer hätte mich illegitimerweise kopiert, na, dann ist das schon so ein Stück unwahr. Denn wie gesagt, ich erhebe da kein Copyright. Das ist sozusagen Public Domain oder Open Source. Ja. Und der Kanal Meckler macht gute Laune und die Leute stehen mit mir in Kontakt und veröffentlichen meine Podcasts völlig zurecht. Und auch der Kanal, auf dem nur zugehört werden kann, der ist eigens für Menschen gedacht, die bei Joggen, Haushalt, Bahnfahrt oder Autofahrt oder wo auch immer diese Podcasts einfach nur nacheinander anhören wollen, ohne viel rumfummeln, rumsuchen und rumklicken zu müssen. Übrigens war das ein Wunsch der Hörer. Und jeder kann auf dem Hauptkanal die Podcasts runterladen und einigen schicke ich diese Podcasts auch direkt zu. Also bitte keine falschen Eindrücke erwecken, sondern mir zuliebe den sachlichen Umgang mit Informationen und der Wahrheit bewahren, das gehört einfach zur Ehrlichkeit. Und bitte auch keine falschen Vorhaltungen an völlig unbescholtene Menschen machen. Also wenn irgendwo Fragen entstehen, dann bitte nachfragen und die Antworten anhören. Und nicht voreilig zu irgendwelchen Schlüssen kommen. Es gibt seit einiger Zeit diesen Kanal Podcast Wahrheitsjäger. Der wurde am 18. September 2023 erstellt und er kann also gar nicht der ursprüngliche Kanal meiner Podcasts sein, weil die viel, viel weiter zurückreichen. Hier entsteht der Eindruck, als ob jemand mit meinem Podcast Spenden einsammeln will. Er gründet diesen Kanal und streut dann über andere Kanäle den Verdacht der Verletzung von Urheberschaft. Dann entsteht natürlich so eine Art Mitleid und auf der Welle von Mitgefühl werden dann Spenden für den armen, armen Wahrheitsjäger eingesammelt. Nun, ich behaupte nicht, dass das wirklich so ist, aber der Eindruck entsteht. Und nein, ich bin nicht arm und ich mache das weder für Geld, noch kriegt jemand anderer von mir Geld dafür. Das ist einfach nur ein persönliches Weitergeben und ein Unterstützen dieses Wunsches, nicht nur Informationen unter die Leute zu bringen, sondern auch insbesondere die Angst einzudämmen und schlechte Gefühle zu unterbinden oder möglichst zu unterbinden. Naja, und wenn jetzt da solche Eindrücke entstehen, dann konterkariert das genau dieses Bestreben. Und das möchte ich nicht. Also, bitte wieder zurück zur Ordnung. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein. War kurz genug. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.